steht auf alten Plätzen und rollt sich zusammen, um zu sehen, wo sie jetzt stehen und was sie einmal waren. Die alte Zeit, sie ist vorbei, kein Weg führt mehr zurück. Sie haben alle weggesehen, wollten andere Wege gehen. Blauen Reihen und fangen an zu schreien. Ja!